Hörtext 3. Zum Zukunftswettbewerb. Was bedeutet für euch die Zukunft? Welche Wünsche und Träume habt ihr? Glaubt ihr, dass wir in 60 Jahren nicht mehr mit der Bahn fahren, sondern von einem Ort zum anderen fliegen? Glaubt ihr, dass wir in 50 bis 60 Jahren keine Ländergrenzen mehr haben? Oder glaubt ihr, dass wir sogar alle die gleiche Sprache sprechen? Was für Ideen habt ihr dazu? Wie sieht die Welt in 30, 40 oder gar 60 Jahren aus? Schickt eure Ideen als Foto, als Zeichnung, als Comic oder wie auch immer. Wichtig ist nur, dass ihr es selbst macht. Ihr könnt außerdem einen klugen Satz oder kurzen Text dazu schreiben oder eine Collage daraus machen. Lasst eure Fantasie spielen oder auch eure Ängste. Wozu das Ganze? Aus euren Ideen werden tolle E-Cards gemacht. Und die beste Idee könnt ihr auf der großen Jugendmesse Respect Our Future sehen. Sie ist am 17. und 18. März in Leipzig. Von dieser besten Idee gibt es dann auch eine Postkarte, 4x6 Meter groß. Die hängt dann in Leipzig und später in vielen Städten der Welt. Ihr habt noch 2 Monate Zeit, also ran an die Arbeit. Weitere Informationen findet ihr auf der Homepage www.zukunft.de. Das war's für heute. Ihr hört uns wieder, wie immer, morgen um 16 Uhr.